Das Thema von dem heutigen Vortrag ist die Hirnforschung und die Kritik der Hirnforschung und Hirnforschung selbst und auch die Kritik daran, alles mit dem Hirn zu erklären, also Bewusstsein nur als unmittelbare Funktion von Hirnprozessen zu begreifen, ist beides schon relativ alt und hat eine lange Tradition. Aktuell ist das Thema jetzt in letzter Zeit dadurch, dass sich in den letzten Jahren einfach viel in der Hirnforschung getan hat, also zum Beispiel bildgebende Verfahren entwickelt worden, die nochmal ganz andere Einblicke ermöglichen und da einfach viele Fortschritte gegeben hat und das einerseits dazu geführt hat, dass es neue Erkenntnisse gibt über das Hirn und auch darüber, wie Bewusstseinsprozesse funktionieren und dann auch psychische Krankheiten. Und sich dadurch auch im Einzelnen neue Behandlungsmöglichkeiten ergeben werden oder ergeben haben. Also durchaus Phänomene, die als positiv zu betrachten sind. Und andererseits mit diesem Fortschritt in den Neurowissenschaften, andererseits die Neurowissenschaften und die Forscher, die sich mit dem Hirn beschäftigen, auch immer selbstbewusster auftreten und damit einher die Tendenz geht, vieles über das Hirn zu erklären und auch dann darauf zu reduzieren. Also die Hirnforschung hat in dem Zusammenhang ja auch in den letzten Jahren eine gewisse Popularität erreicht, wird gerne in Medien angeführt, wenn neue Forschungsergebnisse rauskommen und Forscher erklären dann zum Beispiel Religion über das Hirn oder auch das, wie das Ich-Gefühl zustande kommt. Auch sehr beliebt sind Diskussionen über den freien Willen, dass der nur eine Illusion sei, den das Hirn erzeuge. Und auch natürlich viele soziale Phänomene über das Hirn erklärt werden, bis dann eben hin zu Gesellschaft, dass es eigentlich nicht Gesellschaft als eine eigenständige Formation gibt, sondern eben sich das alles über das, was im Gehirn stattfindet und damit eigentlich dann Natur ist, rückerklären lässt. Und diese Reduktion auf chemische Prozesse, die im Gehirn stattfinden, streicht natürlich das durch, was sowas wie einen freien Willen oder was Reflexion im Denken kennzeichnet oder auch was Einsicht in Religion und in Gesellschaft aus einer geisteswissenschaftlichen Perspektive sein könnte, nämlich eben das Verstehen von sinnvollen Zusammenhängen und eben nicht nur Korrelationen von Daten und Kausalgesetzmäßigkeiten, die man daraus schlussfolgert, dass zwei Sachen in einem statistischen Zusammenhang miteinander stehen und aufeinander folgen. Und diese Reduktion ist gerade in der klinischen Psychologie auch relevant und zeigt sich da natürlich in den Erklärungsmodellen auch nochmal mit einer besonderen Schärfe. Ich glaube, hier in Halle an der Uni ist in der klinischen Psychologie das besonders stark ausgeprägt, dass man viel auf die Neurowissenschaften setzt, sich viel mit dem Gehirn beschäftigt. Und da kann man dann in der klinischen Psychologie solche Sachen lernen, wie das psychische Erkrankungen eigentlich Gehirnfehlfunktionen sind und eben nicht in dem Sinne, dass bei psychischen Erkrankungen Prozesse, die im Gehirn stattfinden, eine Rolle spielen und auch wichtig sind, um Sachen zu verstehen, sondern dass eben eine psychische Erkrankung nichts anderes ist als eine Gehirnfehlfunktion und eben darin aufgeht, fehlerhafte Gehirnprozesse zu sein. Eine gute Psychotherapie zeichnet sich dann dadurch aus, dass sich die Aktivitäten im Zellkern selbst ändern, was durch Psychotherapie besser oder funktionaler gehe, als dann mit Medikamenten. Und deswegen ist Psychotherapie oder eine bestimmte Form von Psychotherapie hier in Halle, vor allem die Verhaltenstherapie, dann überlegen. Und das ist das, was ihre Qualität und eine gute Psychotherapie auszeichnet, wo es dann auch nicht mehr darum geht, dass im Erleben, also sozusagen in einer anderen Qualität als dem sozusagen der Qualität von Physik und Chemie, in der Hirnprozesse spielen, dass sich da auch was Entscheidendes abspielt, dass Psychotherapie auch bedeuten kann, dass man Sachen für sich selbst versteht, ein anderes Verhältnis zu sich und zur Außenwelt eingeht, sondern sozusagen das geht alles auf in Gehirnfunktionen. Aus dieser Aktualität, die die Hirnforschung und damit auch aus unserer Sicht immer mehr die Kritik der Hirnforschung hat, haben wir heute Dr. Felix Hasler eingeladen. Herr Hasler hat 10 Jahre lang an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich geforscht. Seit 2010 ist er Gastwissenschaftler an der Berlin School of Mind and Brain der Humboldt-Universität in Berlin. 2011 war zudem Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Und er hat 2012 zu dem Thema Kritik der Hirnforschung ein Buch herausgebracht, das den Titel trägt Neuromythologie, eine Streitschrift gegen die Deutungsmacht der Hirnforschung. Zu dem Thema haben wir ihn heute eingeladen, dazu wird er einen Vortrag halten und dann übergebe ich dir jetzt das Wort. Ja, danke schön. Ich tauche jetzt auch kurz auf. Erstens mal vielen Dank für die Einladung. Es ist hier wohltuend anders als ein Vorlesungssaal. Neonlicht gibt es auch, aber sonst finde ich das eigentlich ganz großartig. Ich werde dir in einigen Punkten widersprechen, aber das wirst du mir sicher verzeihen, vor allem wenn es dann zur biologischen Deutung von psychischen Störungen kommt. Also ganz allgemein, mein Vortrag hat zwei Teile. Zuerst gibt es so eine allgemeine Einführung in diesen ganzen Neurohype und diese Neurologisierung auch des Menschen. Und weil ihr ja vor allem klinische Psychologen seid, wie ich mitbekommen habe, geht der zweite Teil eben um diesen Biological Essentialism, also diesen Neuroscientific Turn in der Psychiatrie, eben genau was du gesagt hast, die Konzeptualisierung von psychischen Störungen als Erkrankungen des Gehirns und warum das eben letztendlich nicht funktioniert. Schon zum Einstieg möchte ich gleich eine große Behauptung wagen. Wir leben heute nicht nur im Zeitalter der Neurowissenschaften, das ist nämlich schon seit den 90er Jahren so, sondern wir nähern uns zunehmend dem Zeitalter des Neuroessentialismus. Der Mensch hat nicht nur ein Gehirn, er ist sein Gehirn. Über lange Zeit war mit großer Selbstverständlichkeit die Seele das Essentielle am Menschsein. Später war es die Psyche. Wer das vergessen hat, solle sich mal wieder einen alten Woody Allen-Film aus den 80er Jahren anschauen. Das ist deshalb interessant, weil man diesen ganzen Psychobubble von Neurose, Projektion, Verdrängung, wird da ganz selbstverständlich auch in der Alltagssprache verwendet. Heute nun ist es nach Ansicht der Mehrzahl unserer Zeitgenossen eben das Gehirn, das uns zu dem macht, was wir sind. Längst hat das Gehirn auch die Gene als identitätsstiftendes Prinzip abgelöst. Es ist auch noch nicht so lange her, dass wir dachten, wir sind unsere Gene. Man erinnert sich, es gab sogar die Doppelhelix aus Plastik, die viele Leute so als Memento hatten, so ich bin eigentlich meine Gene. Das war auch so typischerweise in den 70er, 80er Jahren. Das ist ja auch weitgehend verschwunden. In den vergangenen Jahren hat das Gehirn, ist eigentlich eine höchst populäre Erklärung geworden für die wahre Natur des Menschen. Es gibt auch Leute, die sagen, es gäbe eine Art Theologie des Gehirns. Und diese Leute meinen damit, dass die Neurowissenschaften heutzutage in vielen Aspekten genau die Rolle übernommen hatten, die früher eben Philosophie und noch früher die Theologie besetzt hatten. Dass Gott und das Gehirn gut zusammenpassen, zum Bild, zumindest auf dem Bild, sieht man hier. Das ist eine Einpassung eines anatomisch korrekten Gehirns in dieses Deckengemälde von Michelangelo in der Sixtina in Rom. Seit ein paar Jahren bereits gibt es neue Begriffe, um die Selbstwahrnehmung des Menschen im 21. Jahrhundert zu erfassen. Michael Hagner von der ETH Zürich spricht vom Homo cerebralis. Der Wissenschaftshistoriker Fernando Vidal von den zerebralen Subjekten und Nicholas Rose aus London von den Neurochemical Selves. Der Siegeszug der Neurowissenschaften, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, hat zu einer tiefen Durchdringung unserer Lebenswelt mit neurobiologischen Erklärungsmodellen geführt. Als Nebenwirkung dieses Neurobooms kam es auch einer Verschiebung von der Personhood zur Brainhood, also von Persönlichkeit zu Gehirnlichkeit im eigentlichen Sinne. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Neuroforensik. Es gibt bis heute ganz große, riesige Anstrengungen herauszufinden, nicht unähnlich der Phrenologie des 19. Jahrhunderts, was ist in einem Verbrechergehirn anders? Also ist es denn nicht möglich, über genetische Untersuchungen, über Marker im Gehirn vorauszusagen, ob jemand ein Gewalttäter wird oder Verbrechen begehen wird? Und da ist eben auch die Idee letztendlich von diesen Forschern, dass eben in letzter Konsequenz nicht Personen Menschen umbringen, sondern Gehirne Menschen umbringen. Berechtigterweise kann man sich mit Nicholas Rose fragen, wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen, dass wir unsere Sorgen zu Hause und unsere Probleme bei der Arbeit als generalisierte Angststörung wahrnehmen, ausgelöst durch ein chemisches Ungleichgewicht in unserem Gehirn, das wir durch Medikamente korrigieren können. Ich will das nur kurz machen. Rose verweist in diesem Zusammenhang auf eine Umdeutung der Selbstwahrnehmung, der Konzeptualisierung und vor allem in dem Aufkommen von biochemischen Deutungen psychischer Störungen sowie der Entwicklung und strategischen Vermarktung von Psychopharmaka. Zu all dem werde ich später noch sehr viel mehr sagen. Schaut man sich heute in einer Wissenschaftsabteilung einer halbwegs gut sortierten Buchhandlung an, dann springen uns in der Neuroabteilung Buchtitel von großem Kaliber an. Die heißen dann hier zum Beispiel Neuroleadership, Brain Management, The Female Brain, es kann auch heißen Gehirn, Ich, Freiheit, Neuroernährung, Tatortgehirn und so weiter. Was ganz klar ist, Neuro verspricht Autorität, Wissenschaftlichkeit und Zukunft. Wo nicht ganz zu Unrecht spricht man auch bereits vom weltbildgebenden Auftritt, den die Neurowissenschaften gerne pflegen. Und dann ist es natürlich nur ein ganz kleiner Schritt vom Neuroenthusiasmus zum Neurotrash. Zum Beispiel Neuro-Yoga, Neurotuning, bis hin zu Brain Rules für ihr Baby. Interessanterweise ist in den letzten Jahren eine ganze Neurotrash-Industrie entstanden. Es wurde sogar schon vorgeschlagen, man soll eine Bildgebungsstudie machen, in dem Probanden diese Bücher lesen. Und das heißt in The Neural Correlates of Stupid Books About Your Brain. Die Sache dabei ist eben, dass Neuro per se, völlig unabhängig vom Inhalt oder von Qualität dessen, was beforscht wird, eine Marke geworden ist. Eine Qualitätsmarke wie BMW oder irgendwie sowas. Und eben nur, wenn das Neuro beispielsweise ans Yoga geklemmt wird oder so etwas, dann hat das bereits diesen Aspekt der Seriosität. Die Message ist immer, Leute, das ist knallharte Neurowissenschaft, das ist Naturwissenschaft und jetzt müssen wir nicht mehr diskutieren, das ist so. Darum ist es auch lustig, was man dann zum Teil in der Buchauslage sieht, zum Beispiel bei Dussmann. Man sieht, wie verwirrlich die Lage ist. Es gibt Bücher, da heißt, du bist mehr als dein Gehirn. Wir sind unser Gehirn, du bist nicht dein Gehirn. Also die Ausgangslage scheint mir einigermaßen unklar. Wenn man weggeht vom Buchmarkt oder vom Journalismus hin zu den Wissenschaften, dann sieht man, wie groß die Wissenschaftsbegeisterung, wie groß das Going Neuro auch eben in der Wissenschaft ist. Diese nicht mehr ganz aktuelle Zusammenstellung, da muss ich mich mal hinsetzen, was es denn alles an Neuro-Wissenschaften zu vermelden gibt, 2016. Man findet Neurophilosophie, Neurosoziologie, Neuroethik, Ökonomie, Recht, Neurofinanzwissenschaft, Verhaltensforschung, Neuroanthropologie, Neuroästhetik, Neurokunstgeschichte, Germanistik, Semiotik, Neuropolitikwissenschaft, Neuropsychoanalyse, Neurodidaktik, Neuroarchitektur bis hin Neurocoaching, Neuroergonomie, Neuromarketing bis hin zu Neurotheologie. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass einige dieser Fächer wohl eher Eintagsfliegen waren, vielleicht so um 2000, 2005. Also ich glaube, vielleicht die Neurogermanistik möglicherweise oder Neurokunstgeschichte, da dürfte schon nicht mehr allzu viel übrig sein. Andere dieser Neuro-Slash-Wissenschaften haben sich hochprofessionalisiert, also beispielsweise die Neuroökonomie. Da gibt es eigene Lehrstühle, es gibt eigene Journals, es gibt große Konferenzen, es gibt Berufsverbände und so weiter. Das heißt, sie haben sich fest etabliert im Wissenschaftsbetrieb. Selbst die nicht mehr so ganz taufrische Organisations- und Betriebspsychologie wurde im Zeichen der Neurowissenschaften modernisiert per Umbenennung zu den Organizational Cognitive Neuroscience. Alle diese Hybridfächer berufen sich darauf, das ursprüngliche Fach zu reformieren aufgrund der neuesten Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Was genau aber sind denn diese viel zitierten neuesten Ergebnisse aus der Hirnforschung ganz konkret, auf die sich diese Fächer berufen? Meistens ist das eben relativ dünn. Ich möchte das ganz kurz an einem Beispiel aufführen, über das man auch dauernd liest und hört, nämlich die Neurodidaktik oder auch das Schlagwort das gehirngerechte Lernen. Lassen Sie uns mal einen Blick auf Gerald Hüther, einen Hauptvertreter in dieser Neurodidaktik und seine strukturellen Verankerungen von Erfahrungen im Gehirn werfen. In äußerster Kürze zusammengefasst sagt Gerald Hüther, eine große Plastizität der neuronalen Verschaltungen unseres Gehirns ist uns angeboren und lässt sich bis ins Alter durch neue Erfahrungen verändern und modifizieren. Gemäß Hüther bewirken individuelle Erfahrungen strukturelle Veränderungen im Gehirn, was wiederum Denken, Fühlen und Handeln beeinflusst. Entsprechend zentral sind Erfahrungen für die Entwicklung der ganzen Persönlichkeit. Dagegen wird man erstmal nicht viel einwenden können. Nicht ohne Grund ist die Entdeckung der adulten Neurogenese, also der Möglichkeit des Gehirns auch im Alter oder als Erwachsene neue Zellen auszubilden, eine der wichtigsten Ergebnisse aus der Dekade des Gehirns. Dazu kommt bei Hüther dann noch die Gen-Umwelt-Interaktion, das ist natürlich auch wichtig, also dass beispielsweise durch das, was wir erleben in unserer Welt, Gene an- oder abgeschalten werden können. Das heißt, dass sich aufgrund von Umwelterfahrungen eben auch tatsächlich unsere Biologie verändert. Soweit alles in Ordnung. Was aber sind die praktischen Konsequenzen dieser Erkenntnisse? Was folgt aus der Hirnforschung für das Klassenzimmer? Sieht man sich in der Literatur um, dann trifft man gerade mal auf einen Satz allgemeiner Regel folgendes Typ. Möglichst früh mit Lernen, das heißt mit guten Erfahrungen beginnen, wenn die Neuroplastizität am größten ist. Ein angenehmes und stimulierendes Lernumfeld schaffen, das nach Möglichkeit alle Sinne anspricht. Lerninhalte möglichst oft wiederholen zur Stärkung der synaptischen Verschaltungen. Und das Lernen soll lohnenswert und sinnvoll verstanden werden. Dann werden die Inhalte besser im Gedächtnis gespeichert. Oder wenn man dann Hüther selbst zitiert, wir müssen also einander und vor allem unseren Kindern wieder mehr Mut machen, ihnen zeigen und vormachen, wie man sich gegenseitig besser unterstützt und die Bemühungen anderer würdigen kann. Oder hier, nur so können wir auf lange Sicht all das zur Entfaltung bringen, was sie in Zukunft brauchen. Innovationsgeist und Kreativität, Motivation und Einsatzbereitschaft bei der Umsetzung guter Ideen und etwas Umsicht und Geduld, weil nicht alles, was man versucht, auch auf Anhieb gelingt. Neueste Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Für mich tönt das viel mehr nach Heinrich Pestalozzi als nach revolutionären neurowissenschaftlichen Erkenntnissen. Ehrlich gesagt ist das sehr banal. Beziehungsweise es beruht auf einem Wissen, das Pädagogen und Eltern, Soziologen schon seit 100 Jahren wahrscheinlich haben. Und genau das ist ein Grundproblem dieser Neurologisierung von anderen Wissenschaften. Letztendlich kann man hier sagen, wurde einfach das Wort Mensch durch das Wort Gehirn ersetzt. Also früher musste der Mensch möglichst häufig lernen, damit man sich behalten kann. Der Mensch musste das Lernumfeld als stimulierend und lohnend empfinden. Und heute ist es das Gehirn. Ändert inhaltlich überhaupt nichts. Zumal dazu kommt, dass die Hirnforschung ja zu komplexen Themen wie Lernen nur wahnsinnig wenig zu sagen hat. Selbstverständlich kann man im Rattenexperiment zeigen, dass es Pruning gibt, dass es neuronale Verschaltungen durch Lernen ausgebildet wird. Aber was im Gehirn genau passiert, wenn jemand eine Fremdsprache lernt, dazu hat die Neurowissenschaft sehr wenig zu sagen. Und dabei wäre es ja erst dann wirklich spannend, wenn aufgrund neurowissenschaftlicher Erkenntnis tatsächlich auch neue Einsichten entstehen würde. Eben beispielsweise, was genau man denn im Unterricht bei Schülern oder Studenten verändern sollte. Machen wir jetzt aber einen kleinen Sprung in die Welt der bildgebenden Verfahren. Auf den Neuroimaging-Techniken, vor allem wie der Magnetresonanztomographie, also der funktionellen Magnetresonanztomographie, ist der Neurowissenschaftshype unserer Tage ganz essentiell begründet. Es ist sogar kaum denkbar, dass die Neurowissenschaften diesen Siegeszug durchlaufen hätte, wenn es diese bunten Bilder eben nicht gäbe. Weil Hirnforschung gibt es schon sehr lange, aber Hirnforschung war über lange Zeit eine sehr sperrige, eine sehr akademische Geschichte. Und diese Bildgebung hat eben dazu geführt, dass viele Leute das Gefühl haben, man könne nun tatsächlich dem Gehirn bei der Arbeit zusehen. Und das ist eben das Faszinierende. Sehen heißt glauben. Und wenn man Bilder dieses Typs hier sieht, dann hat man eben intuitiv das Gefühl, man könne eben genau diesen Prozessen im Gehirn direkt zuschauen. Die meisten Laien, aber auch viele Wissenschaftler, die selbst kein Neuroimaging machen, wissen eben nicht, was diese bunten Bilder letztendlich bedeuten. Was man hier sieht, sind computergrafisch aufbereitete Kontrastkarten, entstanden durch komplexe statistische Berechnungen, basierend auf aufwendig aufbereiteten Scannerdaten. Eine lange Reihe von Entscheidungsprozessen steht vor dem Ergebnis. Und wie ein Bild am Ende aussieht, hängt ganz fundamental davon ab, wie diese Daten aufbereitet wurden und vor allem, wie sie analysiert wurden, welche Statistik angewandt wurde, was für Kontraste und so weiter. Das heißt, es ist eben nicht wie eine quasi fotografische Abbildung, vielleicht etwas verpixelt oder so, sondern wenn man irgendwo in dieser langen Kette von Entscheidungen, die zu einem Bild führt, auch nur irgendwo eine andere Entscheidung trifft, kann es sein, dass das Bild völlig anders aussieht. Man könnte in einer etwas billigen Analogie sagen, je nachdem, was für ein Objektiv man auf seine Kamera aufschraubt, ist der Porträtierte immer ein anderer Mensch. Und das ist eben auch das Gefährliche, weil beim Neuroimaging ist es meines Wissens fast nicht möglich, kein Bild zu haben. Das heißt, es entstehen immer diese beeindruckenden Flecken und man muss sehr, sehr genau schauen, man muss sehr gute Paradigmen haben, um das auch wirklich werten zu können, was das bedeutet. Ich zeige Ihnen hier zur Illustration das Beispiel einer FMRT-Studie, wie sie vor allem um 2005 ganz viele gemacht wurden. Also wie das ganz praktisch funktioniert in diesen sogenannten Cognitive Social Affective Neurosciences oder den Scan-Disziplinen. Auf der Suche nach dem Sitz der romantischen Liebe werden Verliebten Fotos ihres geliebten Partners gezeigt und als Kontrast dazu Bilder von Freunden gleichen Alters und Geschlecht, in denen sie aber nicht verknallt sind. Man subtrahiert dann einfach die MRT-Aufnahme der Kontrollbedingung von der MRT-Aufnahme, die beim Betrachten des Subjekts der Begierde gemacht wurden. So hofft man, alle unspezifischen Aktivierungen loszuwerden. Die Rechnung zur Aktivitätskorrektur heißt demzufolge Verliebtsein plus alles andere minus Nichtverliebtsein plus alles andere gleich Verliebtsein. Im vorliegenden Beispiel ergibt die Rechnung folgendes Ergebnis. Verliebtsein bedeutet eine Aktivierung des anterioren Zingulums, der medialen Insula, des Putamens und des Nucleus caudatus sowie Deaktivierung im posterioren Zingulum, in der Amygdala sowie rechts präfrontal, parietal und in den Temporalkortices. So, jetzt wissen wir es. Gibt es tatsächlich eine charakteristische fMRI-Signatur des Liebens? Oder sehen wir nur eine völlig globale, unspezifische Hirnaktivierung, wie sie bei einer Vielzahl anderer Erfahrungen oder anderer experimenteller Situationen so oder sehr ähnlich auftreten würden? Nehmen wir einfach eine Hirnregion. Ich habe jetzt hier herausgenommen das anteriore Zingulum, der sogenannte Anterior Cingulate Cortex. Und habe mal ein bisschen zusammengetragen in einer Kurzarbeit über PubMed, wo man denn bereits Aktivierungen bei verschiedenen Studien mit fMRT festgestellt hat. Ich gebe Ihnen einfach ein paar Beispiele. Eine Aktivierung dieser Hirnregion findet man nicht nur bei frisch Verliebten, sondern auch bei amerikanischen Wechselwählern, die Bilder von Hillary Clinton sehen. Der ACC wird aktiviert, wenn chinesisch-englische Zweisprachige eine Sprache hemmen, wenn Frauen zwischen potenziellen Sexpartnern wählen, wenn esssüchtig ein Schokolademilkshake vorgesetzt bekommen, wenn Männer an die eigene Sterblichkeit erinnert werden, wenn man Vegetariern Bildern von Tiermisshandlungen vorsetzt oder auch nur schon, wenn man im Scanner gekitzelt wird. Ich gebe zu, es ist eine leicht dadaistische Reihe und man könnte die endlos fortsetzen, weil man natürlich überall, und das wird immer berichtet als sozusagen for the first time we report an activation of bla bla bla in hier und da. Und dann kann man natürlich sagen, ja gut, der ACC ist eine besonders promiskuide Hirnregion, weil die quasi immer aktiviert wird, völlig egal, was man misst. Und dann wurde auch schon vorgeschlagen, das sei quasi das Bindeglied zwischen Emotionen und Kognition, was natürlich ein Totschlagargument ist, denn welche menschliche Regung ist denn schon nicht von Kognition und oder Emotion begleitet? Also es wird dann natürlich auch erkenntnistheoretisch banal. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Moment, das ist aber lange her, das wird längst nicht mehr gemacht, solche Studien, das stimmt eben genau nicht. Gerade neulich, 2015, kam eine tolle Studie heraus, ich übersetze von Englisch auf Deutsch, von einer spanischen Gruppe, wie könnte es anders sein? Römisch-katholischer Glaube verursacht charakteristische neuronale Antworten auf moralische Dilemmas. Man könnte natürlich jetzt noch viel Kritik an den Bildgebungen machen, also davon, dass sie kaum reproduzierbar sind. Also selbst im einfachen Fall, sobald es etwas kompliziert wird als rein sensomotorische Untersuchung, ist die Reproduzierbarkeit gerade mal noch bei lausigen 20-30%. Das heißt, von diesen ganzen bunten Flecken kann man vielleicht nur 20% überhaupt in einer Replikationsstudie wiederfinden. Da gibt es auch ganz grundlegende Kritikpunkte. also trotz einer Vielzahl von Problemen in den Neurowissenschaften allgemein, aber ganz besonders beim Neuroimaging, ist die mediale Darstellung dieser Bildgebung und damit natürlich auch die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit komplett anders. Legendär sind diese Bilder hier aus Vogue 1983. Das waren die allerersten PET-Studien, also Positronen-Emissionstomographie, am Menschen, die überhaupt machbar waren, weil diese Technologie erst seit ungefähr 81 überhaupt verfügbar ist. In Vogue wurden folgende Bilder gezeigt. Man hat immer zwei Bilder. Irgendwelche bunten Flecken, offenbar ein Gehirn. Darüber steht normal, steht so, depressed, not depressed. Und sonst weitgehend unkommentiert. Der unbedarfte Leser von Vogue muss denken, wow, das ist ja unglaublich. Heutzutage kann man ins Gehirn schauen und wir können zeigen, ob jemand depressed, also depressiv ist oder beispielsweise psychotisch oder normal. Und genau diese Bilder haben eben dazu geführt, zu einer Art von Ehrfurcht. Eben dieses Glauben, ja, das ist ja unglaublich, wie weit wir hier sind und was wir alles tun können, was die Neurowissenschaften alles herausgefunden hat. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht, wie wir alle wissen. Es ist bis heute völlig unmöglich, mit bildgebenden Verfahren oder auch mit genetischen Untersuchungen oder irgendeiner sonst anderen biologisch orientierten Methode eine psychische Störung weder zu diagnostizieren und noch viel weniger zu behandeln. Also wie eh und je funktioniert die Diagnose einer psychischen Störung über Befragung, über Anamnese, man macht ein Interview, man macht Fragebögen, man interviewt die Angehörigen und so weiter. Also man ist hier meilenweit weg von eben einer tatsächlichen Umsetzung dessen, was hier suggeriert wird. Und tatsächlich gibt es auch einige Wissenschaftler, beispielsweise Michael Hagner von der ETH, der sagt, dass zwischen dem hier und dem hier eigentlich gar kein großer Unterschied besteht. Also erinnert euch die Phrenologie aus dem 19. Jahrhundert, also aufgrund von Schädelausformungen, auf Charaktereigenschaften, im Extremfall sogar auf einen verbrecherischen Menschentypus zu schließen. Das sieht einfach viel moderner und besser aus, ist aber nur bedingt wahr. Damit würde ich auch schon zum zweiten Teil kommen, den ich so ein bisschen umschrieben habe, warum Depression kein Diabetes eben ist. Weil genau diese Aussage, it's just like diabetes, wurde ja immer wieder zitiert seit den 80er Jahren, wenn man eben genau darauf aufmerksam machen will, dass psychische Störungen nichts anderes sind als Erkrankungen des Gehirns. Vor gar nicht allzu langer Zeit war die Fachwelt sehr optimistisch, dass die Fortschritte in den Neurowissenschaften schon bald zu einer wesentlichen Verbesserung der Therapie von psychischen Störungen führt. Vielleicht erinnern sich, haben Sie möglicherweise auch gelesen, in Gehirn und Geist 2004 gab es dieses ominöse Manifest, 11 führende Neurowissenschaftler diskutieren über Gegenwart und Zukunft der Hirnforschung. In diesem Manifest der Hirnforscher gab es folgende Passage zu lesen. Wahrscheinlich werden wir die wichtigsten molekularbiologischen und genetischen Grundlagen neurodegenerativer Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson verstehen und diese Leiden schneller erkennen, vielleicht von vornherein verhindern oder zumindest besser behandeln können. Ähnliches gibt für einige psychische Krankheiten wie Schizophrenie und Depression. In absehbarer Zeit wird eine neue Generation von Psychopharmaka entwickelt werden, die selektiv und hocheffektiv sowie nebenwirkungsarm in bestimmte Hirnregionen an definierten Nervenzellrezeptoren angreift. 2004. 2012, wenige Jahre später, erscheint folgendes Paper in Schizophrenia Bilta von einem Pharmakologen, der Vice President war bei Eli Lilly in der Pharmakologie und wahrscheinlich weiß, wovon er spricht. 2012 sagt dieser Pharmakologe, die Daten sind auf dem Tisch und es ist klar, dass ein gigantisches Experiment gescheitert ist. Trotz Jahrzehnten der Forschung und Milliardeninvestitionen hat seit über 30 Jahren kein einziges mechanistisch neues Medikament den Psychiatriemarkt erreicht. Und tatsächlich ist es so, dass fast alle Pharmafirmen ihre Psychopharmacology Research and Development Departments entweder gleich ganz zugemacht haben oder dramatisch heruntergefahren. Also man glaubt offensichtlich selbst in der pharmazeutischen Industrie selbst nicht mehr daran, dass es in absehbarer Zeit möglich sein wird, neue Psychopharmaka zu entwickeln, die nicht auf Prinzipien beruhen, die wir schon längst kennen. Jawohl, genau. Eine Krise in der Psychopharmakologie diagnostizierte auch der frühere NIMH-Direktor Thomas Insel, also der Direktor des National Institute of Mental Health. Früher deswegen, ui, ich muss noch einen Schluck Bier trinken. Moment. Ich trinke ja Bier nur bei Vorträgen, weil mich mein Sponsor Jewe dazu zwingt. Thomas Insel ist interessant, weil das eigentlich auch, er war wirklich so ein absoluter Star-Neuroscientist, Superstar-Psychiater. Und das ist ja auch wiederum bezeichnend. Und zeitgeistig ist November 2015 ist Thomas Insel zu Google Life Sciences übergewechselt und macht jetzt dort sein Ding, was auch wieder zeigt, wie unglaublich eben auch die Attraktion offenbar ist von diesen Google-ähnlichen Konzernen. Auch Thomas Insel sagte 2010, es gibt sehr wenig neue Molekülklassen, sehr wenig neue Ideen und fast gar nichts, das Hoffnung auf eine Veränderung in der Behandlungspraxis psychischer Störungen aufkommen lässt. Und das ist ein interessanter Turn, der dieser Mann hier macht. Denn kurz zuvor, ein paar Jahre früher, sagte der genau gleiche Thomas Insel diese Aussage, die Sichtweise, dass psychische Störungen Erkrankungen des Gehirns sind, legt nahe, dass die Psychiater der Zukunft als Neurowissenschaftler ausgebildet werden. Das ist ja schon mal eigentlich beachtlich. Ohne Zweifel hatte der Neuroscientific Turn in der Psychiatrie etwa seit Mitte der 1980er Jahre ganz dramatische Folgen für die Art und Weise, wie wir psychische Störungen heute konzeptualisieren und behandeln. Im viel zitierten biopsychosozialen Dreieck psychischer Störungen ist es in diesen letzten 30 Jahren zu einer dramatischen Verschiebung hin zum Pol der Biologie gekommen. Das Soziale und die Psyche wurden immer weiter abgewertet und es scheint heute nur noch eine Frage der Zeit, bis die vollständige Somatisierung psychischer Störungen vollzogen ist. Diesen aktuellen Neuroreduktionismus in der Psychiatrie hat der Psychologe Henrik Jokkeit in einem Essay schön auf den Punkt gebracht. Er sagt da: Depression und Angst werden jetzt im synaptischen Spalt zwischen Neuronen verortet und dort auch behandelt. Wenn man hier Thomas Insels Aussage wirklich ernst nimmt, müsste es eigentlich zu einer Abschaffung der Psychiatrie kommen, beziehungsweise zu einer Erweiterung der Neurologie um die Subdisziplin neurologische Störungen mit vorwiegend oder ausschließlich psychischer Symptomatik. Und tatsächlich spricht man bisweilen auch schon von einer Depsychiatrisierung der Psychiatrie, ganz einfach, weil die Psyche als ursprünglicher Kernbegriff eigentlich immer unwichtiger wird und eben alles wird nur zu Neuropsychiatric Diseases. Man sagt, letztendlich sind psychische Störungen auch nur neurologische Störungen, nur kennt man eben die biologische Grundlage noch nicht so genau. Enorm im Trend ist zurzeit die molekulare Psychiatrie. Offensichtlich sind molekulargenetische und zellbiologische Ansätze zum Verständnis psychischer Störungen höchst angesehen. Anders ist der astronomisch hohe Impact Factor von 14,6 hier, 2014, dieses Fachblatts Molecular Psychiatry nicht zu erklären. 2009 hat Molecular Psychiatry in puncto dieses Impact Factors, ist sozusagen ein Maß, wie renommiert Publikationen in diesem Journal sind oder wie gut in Anführungszeichen auch so ein Journal ist. 2009 hat dieses Molecular Psychiatry Heft das frühere Flaggschiff der Psychiatrie, nämlich die Archives of General Psychiatry, überholt und ist seither das Top-Ranked Journal in der Psychiatrie unter allen 137 Psychiatrie-Fachblättern. Also man sieht, offensichtlich sind genau diese Sichtweisen, also nicht nur biologisch, sondern molekulare Ansätze zu verfolgen, das, was im Moment in der Psychiatrie hoch angesehen ist. Zur Illustration, wie kleinteilig auch die Sichtweise geworden ist in diesen Publikationen, hier nur zwei irgendwelche Titelüberschriften von Publikationen: Depression-like episode in mice harboring MDNA-deletions in paraventricular thalamus oder Neural Transcriptome of Constitutional P10 Dysfunction in Mice and its Relevance to Human Idiopathic Autism Spectrum Disorder. Also man fragt sich, wo. Entschuldigung? Deutsch wiedergeben. Ja, nein, das nützt ja nichts. Also depressionsähnliche Episodes. Okay, das ja, lacht. Das für die Hörer, ja, okay, aber da muss ja, okay, da müssen Sie Englisch lernen, sorry. Oh mein Gott. Ja, ja, okay, nee, es geht ja nur zur Illustration, dass das komplexe molekularbiologische Zusammenhänge sind. Also, mach noch einen. Okay, ist gut, können wir. Also. Ich möchte einen kleinen Blick zurück versuchen. Und zwar habe ich hier herausgegriffen aus diesen Archives of General Psychiatry, das gibt es ja schon ewig lang und ist eben sozusagen das wichtigste Psychiatrieblatt gewesen bis vor kurzem, im Inhaltsverzeichnis, was beschäftigt denn die Fachwelt? Der Unterschied ist 30 Jahre, einmal 1982 August und einmal August 2012. Also 1982 geht es hier zum Beispiel Abschätzung von psychiatrischen Diagnosen über die Lebensspanne, diagnostische Kriterien für Schizophrenie, die Verbreitung von paranoider Psychose in der Bevölkerung, Relapse heißt Rückfall in depressive Erkrankungen und so weiter. Also man könnte sagen, ganz fundamentale und ganz basale Dinge der Psychiatrie. 30 Jahre später sind die Titel dann eben reduzierte, ich versuche es jetzt tatsächlich auf Deutsch, reduzierte oszillatorische Frequenzen im frontalen thalamokortikalen System bei Schizophrenie. Dann hier ist eine randomisierte Studie, okay. Dann Effekte von Apolipoprotein E Genotype auf eine Hippocampus-Aktivierung während Erinnerungsprozessierung beim Gesunden. Neuronale Antwort auf affektive und kognitive Theory of Mind bei Kindern mit Probleme bei irgendwas, keine Ahnung. Also man sieht einfach hier, wie die Verschiebung stattgefunden hat von globalen Konzepten, was ist eine psychische Störung, was Symptome, hin zu diesen eben kleinteiligen. Und jetzt wird es aber wieder spannend. Ich habe nämlich genau das Gleiche neulich mal gemacht, und zwar JAMA Psychiatry, so heißt Archives of General Psychiatry heute, ich hatte genau das gleiche Blatt, was jetzt, also eine ganz aktuellen Ausgabe von März 2016, sozusagen publiziert wird. Und das Erstaunliche hier ist, wo ist das Neuro? Das Neuro ist fast weg. Es gibt noch ganz einzig und allein hier unten, Neuroscience and Psychiatry, gibt es diese Low-Frequency Brain Oscillation bei Schizophrenie und dann gibt es noch ein bisschen Genetik. Und das ist ja interessant. Also man müsste mal schauen, ob das nicht schon zeigt, dass sozusagen die Spitze dieser Neurologisierung oder dieses Brain-Centered bereits überschritten ist in der Psychiatrie. Also möglicherweise könnte es sein, dass das eben tatsächlich auch schon wieder abnimmt, diese komplette Fokussierung auf das Gehirn. Man könnte ja mal einfach zusammenzählen, wie häufig Neuroartikel in Zukunft in diesem Heft vorkommen. Aber nochmal zurück zum biologischen Essentialismus in der Psychiatrie. Also dieser viel zitierte biologische Essentialismus in der Psychiatrie ist die Vorstellung, dass wir das Gehirn und nur das Gehirn verstehen müssen, um psychische Störungen zu verstehen. In diesem Paper, das ich vorhin zitiert hatte, wurde auch beschrieben, also von Insel und Quirion 2005, über die mit dem Titel Psychiatrie als klinische Neurowissenschaftsdisziplin, wurde ganz klar aufgeschlüsselt, wo sollen die Erkenntnisse aus der Hirnforschung herkommen, mit denen man eben psychische Störungen bald viel besser behandeln wird. Das ist ganz klar Genetik und Neuroimaging. Jetzt, 10 Jahre nach diesem Paper, sind die großen Hoffnungen, die man in die Genetik gesetzt hatte, schon dramatisch heruntergefahren worden. Sie werden heute kaum noch einen Genetiker finden, der Ihnen sagt, wir werden eines Tages das oder die Gene für irgendeine psychische Störung kennen. Das zeigt sich auch daran, 2014 gab es 6 oder 8 sogenannte Schizophrenia Susceptibility Genes, das heißt Gene, von denen man vermutete, dass sie irgendetwas mit einer Schizophrenie zu tun haben. Heute gibt es weit über 100. Also wenn man in Datenbanken nachschaut über Genetik von psychischen Störungen, da gibt es hunderte von Kandidatengenen. Das heißt, es gibt eine riesige Datenflut, aber wahrscheinlich wird das Wissen eben überhaupt nicht weiterbringen. Die einzige Ausnahme ist natürlich Chorea Huntington, wo man eigentlich eine spezifische Genläsion auf einem Chromosom kennt. Und das ist eigentlich auch schon lange bekannt. Aber selbst dann kann man eigentlich mit diesem Wissen ja noch nicht unbedingt therapieren. Das ist ja, es gibt ja bis jetzt immer noch keine einzige Gentherapie, die tatsächlich funktioniert. Und das ist erstaunlich. Wir erinnern uns, das Human Genome Project, das hieß ja wirklich Reading the Book of Life. Und da hieß es ganz klar, wenn wir dieses Book of Life lesen können, dann werden Störungen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter, wird man fast automatisch, wird man wissen, wie man sie behandeln kann. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Im Gegenteil, man hat gemerkt, wie kompliziert die Angelegenheit ist und eben, dass es überhaupt eben nicht reicht, wenn man nur das Genom sequenziert, was schon eine große wissenschaftliche Leistung war, sondern daraus erschließt sich erstmal eben noch nicht allzu viel. Die zweite Hoffnung eben mit Neuroimaging, das ist natürlich Hoffen. Es werden jetzt weltweit immer noch eine riesige Menge von Studien gemacht über Neuroimaging-Studien zu Depressionen, zu Zwangsstörungen und so weiter. Ich werde am Ende meines Vortrags, so vielleicht in einer Viertelstunde oder sowas, noch versuchen darzulegen, warum ich es für extrem unwahrscheinlich halte, dass daraus tatsächlich wirklich Erkenntnisse entstehen, und zwar aus ganz fundamentalen Überlegungen. Man kann sich natürlich auch fragen, warum zieht sich denn eigentlich die Pharmaindustrie aus der Entwicklung von Psychopharmaka zurück? Es wird ja niemanden erstaunen, aber wenn es Geld zu verdienen gibt und der Psychiatriemarkt ist ein riesiger Markt, wären natürlich Big Pharma die allerletzten, die Hemmungen hätten und das nicht ausnützen würden. Sondern es gibt ganz andere Gründe, warum die großen Pharmafirmen ihre Psychopharmakologie-Departments zumachen. Der Hauptgrund ist schlicht und einfach, dass Zufall und Glück sich nicht steuern lassen können. Denn sämtliche Psychopharmaka, die wir heute in der Klinik verwenden, und die werden ja in Unmengen verwendet, basieren auf Substanzen, die ganz zufällig entdeckt wurden in den 50er bis 60er Jahren. Immer hat man etwas ganz anderes gesucht oder etwas zumindest halbwegs anderes. Und es ist nur der Aufmerksamkeit von Klinikern zu verdanken, dass man eine Wirkung entdeckte, die eigentlich gar nicht gesucht war. So war das eben bei den ersten Antidepressiva, die dann eben so später genannt wurden, bis zum Chlorpromazin, das ist der Klassiker. Das erste Medikament, Haloperidol, das bei akuten Psychosen, also bei Halluzinationen wirkt und so weiter. Und auch wenn sich heute diese vermeintliche Sichtweise weitgehend durchgesetzt haben, Psychopharmaka würden eben ganz spezifisch in bestimmte gestörte Prozesse des Gehirns, beispielsweise in eine Störung des Serotonin- oder Dopaminstoffwechsels eingreifen, ist das natürlich in Tat und Wahrheit ganz anders. Denn erst im Nachhinein wurden diese Substanzen, die man zufällig entdeckt hat, die eine gewisse Wirkung haben auf die Psyche, spezifiziert, und zwar ganz einfach durch Umbenennung. Also von Major Tranquillants, also so Majore Tranquillantien wie das Chlorpromazin, die würden dann umbenannt zu Antipsychotika. Dann diese sogenannten Minor Tranquillants, das wurden Beruhigungsmittel. Und aus ganz unspezifischen Psychotonika wurden dann plötzlich Antidepressiva. Also man hat das einfach durch Umbenennung, hat man sozusagen dazu geführt, dass man die Ansicht vertreten konnte, das geht eben ganz bestimmt nur bei diesen Krankheiten und reguliert ein System aus, das eben spezifisch in dieser Krankheit gestört wird. Jawohl. Gut, was macht Pharma denn heutzutage, wenn eben keine neuen Psychopharmaka entstehen? Das alte Prinzip sind die sogenannten Me-Too, Me-Better-Präparate. Das heißt, man nimmt ein bereits bestehendes Medikament, zum Beispiel die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, die klassischen Antidepressiva, und macht Variationen dazu. Das gibt also immer mehr vom Gleichen, gewissermaßen einfach andere Pakete. Das sind kleine Varianten von bereits bestehenden Molekülen, also nichts Neues. Und das Wichtigste eben, wenn man schon keine Medikamente für eine bestimmte Störung finden kann, kann man eine Störung für das Medikament finden, das man schon hat. Und das ist eben die Indikationserweiterung. Heutzutage werden die gleiche Medikamentenklasse wird verwendet für Depressionen, Dysthymie, diese Seasonal Affective Disorder, also die Winterdepression, Altersdepressionen, generalisierte Angststörung, Panikstörung, Zwangsstörung, soziale Phobie, posttraumatische Belastungsstörung, Essstörungen, somatoforme Störungen bis hin zu diesem etwas ominösen Premenstrual Dysphoric Disorder. Das ist ja auch interessant. Und jetzt kam ja gerade das DSM-5 heraus, Diagnostisch und Statistische Manual psychischer Störungen, gerne auch die Diagnosebibel der Psychiatrie genannt. Und da ist auch etwas Interessantes aufgetreten. Wenn es in DSM-1, glaube ich, hatte so um die 100, genau, muss ich kurz nachschauen, genau, als die erste Version dieses Diagnosemanuals herauskam, 1957, gab es 106 verschiedene psychische Störungen, also psychiatrische Diagnosen. In der Zwischenzeit, das DSM-5 hat schon 374, also es gibt eine unglaubliche Vergrößerung auch dessen, was man als psychische Störung bezeichnet. Und vielleicht ist es auch ganz interessant zu wissen, man hat ja immer das Gefühl, Psychiatrie sei wirkliche Wissenschaft und das stimmt eben letztendlich nicht. Also es ist selbst in der Medizin, kann man sagen, das unwissenschaftlichste Fach in der Medizin, weil eben auch die biologischen Marker fehlen. Das erklärte Ziel des DSM-5 war, es sollte das erste Diagnosemanual werden, wo Neurowissenschaft und Biologie vorkommt. Also man wollte eben unbedingt Marker finden, die man zum Beispiel in einer Diagnose einsetzen kann. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Also im DSM-5 ist kein einziges biologisches Verfahren, mit dem man eine psychische Störung diagnostizieren könnte. Es ist wie immer nur das Ausschlussverfahren. Das war ja schon immer so. Wenn jemand auffällig ist, schickt man ihn auch mal zum Neurologen, ob da ein Hirntumor ist, ob da irgendwie sonst etwas schiefläuft. Und wenn der Neurolog im Gehirn nichts findet, ist es automatisch ein Fall für die Psychiatrie. Und auch über diese psychiatrischen Störungen, eben ist das eine Störung, ist das keine, wurde schlicht und ergreifend abgestimmt. Das heißt, es ist ein Expertenkonsens von amerikanischen Psychiatern, die zusammensitzen und darüber abstimmen, ist das eine psychische Störung und wenn ja, ist das ein Symptom dazu. Und abstimmen, Demokratie, hat nur sehr wenig zu tun mit Wissenschaft. Dieser Paradigmenwechsel in der akademischen Psychiatrie von der Psyche zum Gehirn wäre eigentlich auch nicht so ein Problem, wenn dies denn tatsächlich zu einem besseren Verständnis von psychischem Leiden und zu besseren Therapien führen würde. Aber genau das ist eben nicht der Fall, zumindest nicht bis jetzt. Reproduzierbare wissenschaftliche Daten und empirische Fakten zur Biologie psychischer Störungen sind kaum vorhanden. Wie es schon 1984 zu Zeiten, als diese nette kleine Dame hier, die eine Star-Psychiaterin aus den USA, dieses berühmte Buch geschrieben hat, The Broken Brain, genau wie damals 1984, ist bis heute eben genau nicht klar, wo oder was denn genau im Gehirn broken ist bei einer Depression oder einer Schizophrenie. Und das ist eben ein ganz fundamentaler Unterschied zur Neurologie, weil selbstverständlich sieht man bei Parkinson, bei Multiple Sklerose und bei ähnlichen Erkrankungen, Epilepsie, sieht man natürlich etwas im Gehirn. Da kann man auch etwas finden und nachweisen. Man könnte sich dann noch darüber streiten, was ein biologischer Befund genau bedeutet. Und selbstverständlich sind auch neurologische, der Wissensstand in der Neurologie weit von der Perfektion entfernt. Aber das würde schließlich auch kein Kardiologe oder Nierenspezialist von seinem Fachgebiet behaupten. In anderen Worten, uns fehlen bis heute eben die pathophysiologischen Konzepte für psychische Störungen. Und das ist natürlich ein riesiger Unterschied zu den klassischen somatischen Störungen. Eben das klassische Beispiel wäre der Diabetes. Auch da ist der Wissensstand nicht perfekt, aber man hat eine ganz klare Vorstellung, es gehen diese langgehangenen Inselzellen im Pankreas gehen zugrunde, darum kann das Insulin nicht mehr produziert werden und dann kann das den Glukose, den Zuckerstoffwechsel nicht mehr so verarbeiten, wie es sollte. Da gibt es eben pathophysiologische Konzepte und biologisch-pathophysiologische Konzepte für Depression und Schizophrenie gibt es eben nicht. Und eben trotz dieser Tatsache ist auch hier wieder die Wahrnehmung auch in der Öffentlichkeit ganz anders. Also es ist in den USA natürlich nochmal viel dramatischer als bei uns. Wenn Sie in Amerika bei einem General Practitioner, also bei einem Hausarzt, auf irgendwas in der Behandlung warten, im Wartezimmer ist es gut möglich, dass Sie dieses Plakat sehen. Und auch völlig egal, wenn Sie das noch nicht mal lesen, hier steht Depression verstehen. Und wenn man nur schon drauf sagt, was ist Depression? Depression ist A, eine Hirnerkrankung und das hat irgendetwas zu tun mit diesen Neurotransmittern, voilà. Also es ist, die Botschaft ist ganz klar, Depression ist eine biologische Störung des Gehirns und wir, Klammer, Ärzte, Psychiater, wissen auch genau, wie man das behandeln kann. Und selbstverständlich, was hier ursprünglich dran waren, waren die ganzen Pharmalogos, die wurden jetzt auch wahrscheinlich aus marketingtechnischen Gründen entfernt. Und ich will auch hier gar kein großes Pharma-Bashing machen, das wurde zu häufig und zu intensiv gemacht. Aber wozu der Neuroreduktionismus der Forschung in Kombination mit dem professionellen Pharma-Marketing führen kann, ist natürlich sehr schön, diese Werbesprüche früher in den 90er Jahren für Antidepressiva. Es ist ein a good day for dad, a great day for mom, a terrific day for the family. Make it happen, the Zoloft Saturday, also die Botschaft ist, man muss nur diese Tabletten nehmen und hat sozusagen ein glückliches Familienleben an einem Sonntag. Und natürlich hat man riesige Forschungsanstrengungen gemacht, um neue Medikamente zu finden. Das ist klar. Die Idee war ja immer sogenanntes Rational Drug Design oder hypothesenbasierte Medikamente zu entwickeln. Und das war immer so, man hat irgendeine Hypothese. Man kann alle Rezeptoren durchgehen von Dopamin, keine Ahnung, Serotonin, Neurokinin, AMPA-Rezeptoren, Cannabinoid-Rezeptoren und immer gab es gewisse Evidenzen, dass das gestört ist bei psychischen Störungen. Also man hatte einen Modellrezeptor, dachte, da läuft was schief. Chemiker haben Substanzen entwickelt und in den klinischen Prüfungen am Menschen haben die immer versagt. Also es hat einfach nie geklappt. Symptome wurden noch schlechter, das hat einfach nichts bewirkt. Also es war natürlich auch für die Pharmaindustrie extrem frustrierend, dass eben alle diese Hypothesen, wenn man die dann klinisch geprüft hat, eben nichts gebracht haben. Dann kann man sich eben fragen, naja, woran liegt es? Also, dass man eben sozusagen keine neuen Medikamente für psychische Störungen entwickeln kann. Eine Sache ist selbstverständlich klar, für somatische Störungen, auch wenn da die Übertragbarkeit vom Tiermodell auf den Menschen auch nicht so richtig super ist, aber man kann spekulieren, dass ein entzündetes Kniegelenk bei einem Kaninchen und beim Menschen halbwegs ähnliche Prozesse auflaufen könnten. Aber eine Ratte beispielsweise, ist eine Ratte auf LSD, ist das eine schizophrene Ratte? Oder was ein depressives Kaninchen? Also es ist einfach wahrscheinlich undenkbar oder sinnlos, ein Tiermodell oder sogenannte translationale Modelle zu finden für psychische Störungen. Möglicherweise sind psychische Störungen halt tatsächlich etwas ganz spezifisch Menschliches, eine Art Preis dafür, den wir zahlen, weil wir diese hohen Bewusstseinsleistungen erbringen können. Es kann eben auch sein, dass das zu einem großen Leiden führt. Ganz lustig ist auch, wenn man eben so sich überlegt, naja, wie kann man Ergebnisse aus Tierversuchen auf den Menschen übertragen, da wird man immer sagen, ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn man Ratten gleichzeitig Benzodiazepine, also Valium zum Beispiel, und Antipsychotika verabreicht, dann beginnen die völlig artfremdes Verhalten zu zeigen, also beispielsweise rückwärts zu laufen und solche Dinge. Wenn man aus diesem Tierexperiment auf den Menschen schließen würde, würde man sagen, mach das bloß nie, das ist ja ganz schrecklich, darf man nie machen. Und das ist eine völlig klassische Kombination. In jeder psychiatrischen Klinik wird genau diese Kombination natürlich immer gemacht. Also da kann man auch wieder sehen, es ist einfach wahnsinnig schwierig, daraus Schlüsse zu ziehen. Widerspruch von links außen. Nee. Aber das Problem ist eben viel fundamentaler. Obwohl in der akademischen Medizin man das als schon fast gegebenes medizinisches Faktum anschaut, scheint es mir völlig unklar, ob psychische Störungen denn tatsächlich nichts anderes sind als Störungen des Gehirns oder eben doch etwas fundamental und prinzipiell anderes. Es könnte natürlich auch sein, dass man, wenn man ganz subtile Veränderungen im Gehirn findet, dass nichts anderes ist als die pathoplastischen Veränderungen, die man im Verlauf beispielsweise einer langen Depression erfährt. Natürlich, wenn man Hüter glaubt mit diesen Veränderungen, also Erlebnisse, die das Gehirn verändern, zu einer Neuverschaltung führen. Selbstverständlich ist eine chronische Depression eine äußerst intensive Erfahrung. Und wie alles andere wird es auch da bestimmte pathoplastische Veränderungen im Gehirn haben. Nur haben die weder ursächlich etwas mit der Erkrankung zu tun, noch sind sie sozusagen eben das pathophysiologische Korrelat dieser Erkrankung. Das ist eben ganz, ganz kompliziert. Und ein weiteres fundamentales Problem ist die riesige Variabilität, gerade in der Biologie des Gehirns. Also man kann hier zwei Populationen nehmen, sagen wir Schwerdepressive und Gesunde. Und das ist völlig egal, was man da abgebildet. Das könnte ein Serotonintransporter sein, die Größe der Amygdala, Ausschüttungskapazität von Dopamin, irgendein Marker. Und meistens ist es eben so, dass diese beiden Kurven, wenn man das misst, eben nur ganz minimal gegeneinander verschoben ist. Das heißt, es ist vielleicht nur wenige 10-20% und nur in großen Stichproben kann man statistisch etwas sehen, aber über einen Einzelnen lässt sich überhaupt nichts aussagen. Also die Unterschiede in absoluten Zahlen können einige 100% sein, beispielsweise eben was Serotonin, Tonus und so etwas angeht. Und darum kann man damit eben relativ wenig anfangen. Am wichtigsten aber scheint mir, und das ist eben ein fundamentaler Unterschied zu der Neurologie, es gibt keine bekannte neuronale Zielkonfiguration des psychisch gesunden Gehirns. Man kann nicht sagen, das Gehirn muss so aussehen, dann ist es psychisch gesund. Das gibt es eben genau nicht. Das kann man selbstverständlich im somatischen Feld machen. Man kann sagen, also ein Herzmuskel muss so und so aufgebaut sein, plus minus, mit einiger Toleranz. In der Neurologie ist es auch so. Da kann man sagen, was das neurologisch gesunde Gehirn ungefähr aufgebaut sein muss. Aber das ist eben bei psychischen Störungen nicht der Fall. Und darum ist es eben auch nicht möglich, diesen vermuteten gesunden Hirnzustand anzustreben. Das ist ja genau das Problem. Also wenn man Gehirne anschaut von schwer schizophrenen oder depressiven Patienten, dann wird man keinen Unterschied finden zum Gehirn eines Normalen. Und hier liegt sozusagen eine ganz grundlegende Problematik. Apropos gesunde Zielkonfiguration des eben psychisch gesunden Gehirns. Wenn man sich solche Bilder hier anschaut, das ist eine Publikation aus Lancet 2002. Was man hier sieht, ist der Zustand eines siebenjährigen Kindes 4 Jahre nach einer Hemispherektomie. Das heißt, im Alter von 3 Jahren wurde diesem Mädchen eine gesamte Hirnhälfte entfernt, und zwar aufgrund eines Rasmussen-Syndroms. Dieses Kind hatte schwerste Epilepsieanfälle und wahrscheinlich wäre es gestorben, wenn man diese dramatische Operation nicht gemacht hätte. Das ist der Zustand im MRT 4 Jahre später. Was hat dieses Kind an Symptomen? Keine. Das Kind ist vollständig gesund. Es bleibt, ist ein ganz leichter Spasmus einer Hand. Es ist zweisprachig, es ist intelligent, es ist glücklich. Genau das Gleiche gilt im Wesentlichen für diesen Herrn hier, der sozusagen kein Gehirn hat. Das ist ein Beamter übrigens, ein Beamter. Gut, man könnte jetzt auch hier sagen, auch das sei nicht erstaunlich, aber so böse würde es dann doch nicht sein wollen. Dieser amerikanische Beamte ist verheiratet, hat 2 Kinder und ist eine Zufallsentdeckung, weil er hat eine Zyste, also hatte Kopfschmerzen, ging zum Arzt und dann hat man festgestellt, ja, sie haben eigentlich fast kein Gehirn, also beziehungsweise das ist nur gefüllt mit Liquor cerebrospinalis, also mit Hirnflüssigkeit, und da gibt es ganz viele Fälle aus der Neurologie über Hydrocephalus. Und auch hier, gut, es ist nicht gerade der Allerintelligenteste, aber er hat auch eigentlich nichts, er hat ganz normal gelebt. Und wenn man sich eben anschaut, dass auch solche grotesken Hirnveränderungen mit einem normalen Leben vereinbar sind, es heißt natürlich nicht, dass das immer so ist, es gibt natürlich auch Fälle, vor allem von Hydrocephalus, wo Leute schwer behindert sind. Aber eben diese enorme Neuroplastizität, beziehungsweise noch einen Punkt weiter, man hat eigentlich gar keine Ahnung, wie es möglich ist, mit so einem Gehirn normal zu leben. Eigentlich kann das gar nicht sein. Also wenn man das anschaut, kann man sich auch fragen, naja, wie sinnvoll ist es denn, nach einem neuronalen Flackern im Hirn zu suchen, beim Beten oder beim Glauben oder was auch immer. Das ist einfach absurd. Und das zeigt eben auch, dass man letztendlich gar nicht weiß, bis heute eben nicht weiß, wie aus biologischen Prozessen des Gehirns eben das Bewusstsein entsteht. Das ist halt die alte ungelöste Frage. Nun tut man eben so und sagt, ja, dieses alte Leib-Seele-Problem ist doch längst entschieden, das ist doch alles völlig klar. Aber das ist eben nicht so klar, wie es scheint. Also ich finde, man könnte langsam mal wieder einen neuen Materialismusstreit vom Zaun brechen. So, und dann könnte ich ja eigentlich, glaube ich, ich überziehe schon dramatisch. Ja, ja, genau, das reicht doch für heute. Was eben immer noch vielleicht so, nach wie vor ist die moderne Hirnforschung ein bisschen in diesem System verhaftet. Es gibt ein Netzwerk für das und es gibt Rezeptoren für hier und so und dann gibt es hier Learning und hier gibt es soziales Verhalten und hier gibt es Affektregulation, alle diese Geschichte. Und das stimmt eben genau nicht. Das ist eben viel komplizierter. Ich kann es einem Beispiel wirklich zeigen. Hier sehen wir einfach aus großen Datenbanken von Neuroimaging, was für Aktivierung man gefunden hat bei einem Hirnregal, sagen wir zum Beispiel im dorsolateralen Präfrontalkortex, der DLPFC. Also das sind hier nur diese Broadman Areas 946, also quasi hier und natürlich auf der anderen Seite. Was man hier findet, ist zum Beispiel Sprache, Lernen, Kognition, Orthographie, Phonetik, Arbeitsgedächtnis, Musik, Nachdenken, Emotionen, Angst, Anger, Wut, Ekel, Hören, Sexualität, Hunger, Farben sehen, Shape, Formen sehen, danke schön. Also es gibt sozusagen in dieser Aufzeichnung kaum eine menschliche Regung, wo man eben nicht eine Aktivierung dieser Region findet. Und darum wird es eben auch hier wieder weitgehend sinnlos, da noch eine Spezifität für etwas zu suchen. Und es wird ja immer verrückter, also heute sind wir ja auch schon im Zeitalter der Connectomics, wird ja auch in Leipzig ganz viel gemacht. Und dann sieht dann das Hirn eben so aus. Und das ist eben genau der Punkt, also man sieht, dass in einer hochkomplexen Art und Weise funktioniert da irgendwie eine neuronale Verschaltung und das sind ja neuronale Netzwerke über das komplette gesamte Gehirn, die sich in Millisekunden aufbauen, wieder kollabieren und so etwas. Und vielleicht wird es die Krux sein, entweder ist man so reduktionistisch und so banal wie hier und dann ist es einfach komplett falsch. Oder wenn man sich vielleicht ansatzweise den wahren Begebenheiten annähert, möglicherweise wird es so ultra kompliziert und komplex, dass wir mit diesem Wissen überhaupt nichts mehr anfangen können. Das ist sozusagen die Konsequenz dann daraus, weil es eben so kompliziert ist. In meiner und natürlich nicht nur in meiner Ansicht, sondern auch von vielen anderen Leuten, die sich so ein bisschen mit der Psychiatrie beschäftigt haben, ist die Meinung, man sollte einfach diesen biologischen Essentialismus, in dem wir heute in der akademischen Psychiatrie stecken, wieder verlassen. Man könnte auch sagen, diese obsessive Beschäftigung mit dem Gehirn bei psychischen Störungen. Es gibt eben kein depressives Hirn, auch Neuronen werden nicht depressiv. Depressiv werden kann der Mensch als Ganzes. Interessanterweise hat gerade die akademische Psychiatrieforschung in den letzten 20 Jahren ein seltsames Eigenleben entwickelt. Also ausgehend von dieser wirklich auch überzeugenden, ja interessanten Prämisse, ja, schauen wir doch im Hirn, können wir denn nicht herausfinden, was dort schiefläuft, wenn Leute Stimmen hören oder so etwas. Hat sich das innerhalb von 20, 30 Jahren, diese Art von Forschung, komplett vom Menschen und seinen realen Lebenswert weg entfernt. Das hat wirklich ein Eigenleben entwickelt. Also ich meine, sind wir denn immer noch überzeugt davon, dass die Untersuchung der genetischen Ausbildung von Dopaminneuronen im Zebrafisch uns irgendetwas Relevantes über Kinder mit ADHS aussagen? Und genauso wurde das ja immer verkauft. Wenn man sich fragt, geht es Menschen mit psychischen Störungen heute besser als vor 30 Jahren, dann muss man sagen, ja, das ist ganz bestimmt so. Allerdings, wenn man genauer hinschaut, wird es ganz klar, dass die Psychopharmaka wenig oder sehr wenig dazu beigetragen hat. Und die neuropsychiatrische Forschung gar nichts. Was wirklich den riesigen Unterschied macht, waren die sozialpsychiatrischen Reformen in den 80er, 70er und 80er Jahren. Also diese Aufgabe der Verwahrpsychiatrie, diese wirklich Vermenschlichung und auch das größere Therapieangebot, eben weg vom Verwahren in riesigen Anstalten mit 50 Leuten in großen Sälen, das hat das Schicksal von psychisch kranken Menschen verbessert. also sozusagen diese Institutsreformen. Aber eben weder die Psychiatrieforschung in der Biologie noch die Medikamente. Und vielleicht wäre es ganz einfach an der Zeit, in diesem biopsychosozialen Dreieck von psychischen Störungen hier eine neue Mitte zu finden, auch was Forschungsgelder angeht. Weil man könnte wahrscheinlich sehr viel Sinnvolleres tun, als die 125. Neuroimaging-Studie zu einem bestimmten psychiatrischen Krankheitsbild machen. Womit ich nun endgültig beim Ende bin, vielleicht noch so ein kleine historische Anekdote. Man spricht ja immer von dieser Neurorevolution, eben das ist ja Wahnsinn, was da auf uns zukommt. Und auch dieser Begriff dieser Neurorevolution ist eben nicht besonders neu. Ich gebe Ihnen hier zwei Zitate. Wir sehen gerade den Anbruch eines neuen Humanismus. Wenn wir das Gehirn verstehen, wird sich die Menschheit von innen heraus verstehen. Wir stehen mit der Hirnforschung gerade an der Schwelle. Wohin wir gehen, ich weiß es nicht. Aber es wird so schnell und so weit gehen, dass unsere wildesten Fantasien dagegen erzkonservativ sind. Das erste Zitat ist von Raphael Juste in El País und das zweite von Robert Felix, dem Director of NIMH. Das erste vom Mai 2015 und das zweite vom März 1963. Also auch hier sehen wir, dass Revolutionen bisweilen sehr lange auf sich warten lassen. Dankeschön.